Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Hörspielabend. Wir wollen im ersten Monat des neuen Jahres einen Rückblick tun auf die preisgekrönten Hörspiele des Jahres 1996, soweit wir sie nicht bereits im laufenden Programm hatten. Für die beste schauspielerische Leistung wurde auf der Biennale in Moskau, dem internationalen Prix Ostankino, die Bremer Schauspielerin Hille Darjes ausgezeichnet, für die Gestaltung der Rolle der Bildhauerin Camille Claudel, die viele Jahre gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Anstalt verbringen musste. Wir wiederholen die Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1995, Kein Frühling, kein Herbst, nach amtlichen Dokumenten und Aufzeichnungen der Künstlerin, verfasst von Conny Frühauf. In dunklen Trauergewanden stehen um die Bahren der Brüder mit hangendem Haare die Schwestern. Eine davon, ausziehend den Pfeil, der im Innersten haftet, senkt auf den Bruder hinab das Gesicht, ohnmächtig verscheiden. Dort die andere strebt, die bekümmerte Mutter zu trösten. Plötzlich schweiget sie still, um die heimliche Wunde sich krümmend. Sechs nun sanken im Tod, an verschiedener Wunde verblutend. Nur die letzte noch blieb, die ganz mit dem Leibe der Mutter ganz im Gewand umhüllt. O, die einzige lass mir, die kleinste. Während sie fleht, singt auch die Erflehte. Ganz nun vereinsamt saß sie, von Leichen umringt, der Töchter, der Söhne und des Mannes. Und sie erstarrte vor Gram. Ihr regt kein Lüftchen die Haare, blutlos wird und bleich das Gesicht. Auf traurigen Wangen steht das Aug unbewegt. Nichts Lebendes bleibt in dem Bildnis. Selbst im inneren Munde, zugleich mit gehärtetem Gaumen, harscht ihr die Zunge und die Ader mit schwindendem Pulse versiegt. Nicht mehr beugt sich der Hals, nicht dreht sich der Arm im Gelenke, nicht kann gehen der Fuß. Auch Herz und Leber ist Felsen. Dennoch weint sie, und schnell vom gewaltigen Wirbel des Sturmes wird sie zur Heimat entrafft. Dort, hoch auf dem Berge gewurzelt, rennet sie. Stets in Tränen zerfließt noch jetzt so der Marmor. Ich habe mehrmals an Mama geschrieben. Nach Paris, nach Villeneuve, ohne dass sie mir geantwortet hätte. Warum kommt Paul nicht? Es ist eine Schande, mich einfach so im Stich zu lassen. Ich habe Mama gebeten, mich nach Sainte-Anne in Paris überstellen zu lassen. Noch nicht einmal eine Antwort. Glaubt ihr, es ist lustig, Monate, Jahre so zu verbringen, ohne jede Antwort? Wie kann man nur so grausam sein? Wer hat euch eigentlich so umgekrempelt? Im Übrigen könntet ihr Geld sparen. Vielleicht sieht das bei Mama. In Sainte-Anne kostet es nur 90 Francs monatlich. Sie bieten einem nicht das Paradies zu diesem Preis, aber das ist ohnehin. Mich einfach so zu vertreiben mit bewaffneten Schergen. Sie drangen zu mir ein, zerrten mich in ein Auto, die Scheiben vergittert. Niemand sagt mir, wohin die Reise gehen soll. Eine schöne Überraschung, wirklich. Mich einfach so aus meinem Atelier zu reißen. Warum fragt mich keiner? Mitten in der Arbeit an meinem Bauern. Die Sense. Ich hatte das Problem der Muskelentspannung noch nicht gelöst. Evakuierung. Schönes Wort für meine Verbannung. Alle haben sie zurückgebracht nach Paris. Alle außer mir. Evakuierung aufgrund der Kriegsereignisse. Welcher Krieg? Hier gibt es nur einen Krieg. Das ist der Krieg in einem selber. Ich kann diese Schreie nicht mehr hören. Sie schreien, weil sie verrückt sind. Oder weil die Welt draußen verrückt ist. Was bedeutet Ihnen das Anrücken der deutschen Truppen? Ihr werft mir vor, oh, welch abscheuliches Verbrechen, ganz alleine gelebt zu haben, mein Leben mit Katzen zuzubringen, an Verfolgungswahn zu leiden. Und aus diesem Grund bin ich hier eingekerkert wie eine Verbrecherin. Freiheitsberaubung ist das. Ihr zahlt eure 150 Franken im Monat und damit ist die Sache für euch erledigt. Oh, ich will nicht hören, dass es draußen viel schlimmer ist, dass Tausende in den Schützengräben sterben. Was ist denn mit denen, die hier sterben, Tag für Tag? Oder noch schlimmer, so wie ich, lebendig begraben sind? Nein, Mama, ich habe nicht die Absicht, meinen Anteil aus dem Besitz in Villeneuve zu verlangen, falls du das befürchtest. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten, wenn ich nur in Ruhe den Rest meiner Tage verbringen darf. Ich würde mich sogar lieber mit einem Platz als Dienstmagd begnügen, als so weiterleben zu müssen. Hoffentlich habt ihr meine Sachen in Sicherheit gebracht. Gut aufpassen auf alles, damit nichts diesem Schurken in die Hände fällt. Der hat doch alles nur so eingefädelt, damit er sich in Ruhe alles aneignen kann. Er hat eine Heidenangst, ich könnte zurückkommen. Deswegen zögert er meine Entlassung hinaus. Und ihr spielt sein Spiel mit. Ihr tut, als ob ich nicht da wäre. Nicht einmal Papas Tod habt ihr mir mitgeteilt. Als ob ich nicht vorhanden wäre. Gestrichen aus eurem Gedächtnis. Dabei hat er nach seiner Tochter verlangt. Und ihr habt gewartet, bis er den letzten Atemzug tut, um mich dann so schnell wie möglich einzusperren. Papa hätte das nie zugelassen. Papa, wo habe ich das Foto? Ich hatte es zwischen die Wäsche gelegt. Oh, dass sie einfach an alles gehen müssen. Selbst die intimsten Bereiche werden hier unter Aufsicht gestellt. Da ist es, Papa. Papa im Kreise seiner Kinder. Warum ist Mama nicht mit auf dem Foto? Paul, wie ein Püppchen in meinen abgelegten Kleidchen. Paul trug meistens Kleider auf von Louise und mir. Die Dorfkinder haben ihn ausgelacht, deswegen ein Junge in Rüschen und Spitzen. Mama bestand auf dem Unterschied in der Kleidung. Sie war reich und angesehen. Nie hätte sie uns wie die Bauernkinder herumlaufen lassen. Sie hat uns die Haare aufgebunden, damit ja keine Unordnung sich unserer Köpfe bemächtige. Sie zog und kämmte und band und drehte unsere Haare und versuchte uns die gleiche Strenge aufzuerlegen, mit der sie das Stückchen Natur auf ihrem Kopf bändigte. Zum Glück überließ sie diese Arbeit meist Elaine, die unser Haar nur so weit bändigte wie irgend nötig. Nie hat Mama uns in die Arme genommen. Nie hat sie uns geküsst. Aller Körperkontakt war ihr zuwider. Noch nicht einmal für ein Foto hätte sie sich hergegeben dafür. Gesetzlich registriert als Nervenheilanstalt Nummer 3630, eingetragen unter Nummer 39.996, Name Claudel Camille, Beruf Bildhauerin, Alter 48 Jahre, geboren am 8. Dezember 1864, Geburtsort Ferrand-Tardenois, Departement Aisne. Wohnort Quai Bourbon Nummer 19, Paris, Seine. Eltern Louis Prosper Claudel und Louise Athanaise Cécile André Claudel, geborene Servo. Geistigen Störungen. Aufnahme 10. März 1913. Sie habe gemäß der rechtskräftigen Kleidung Verfügung getragen. Des Polizeipräfekten. Sie sei schmutzig Einlieferung gewesen, von Kopf auf Wunsch. Sie habe sich gewiss niemals gewaschen. Sie habe all ihre Möbel verkauft, bis auf ein Bett, bis auf einen Sessel. Sie habe wie eine Elendskreatur gehaust und keine Menschenseele sehen wollen. Auch habe sie des Sauerstoffs ermangelt, da sie die Fensterläden und Türen mit Ketten verriegelt gehalten habe. Sie sei monatelang nicht mehr ausgegangen, tagsüber. Sie habe sich aber in der Nacht aus dem Haus geschlichen. Sie bilde sich ein, verfolgt zu werden. Es sei deshalb erforderlich gewesen, sie in eine Nervenheilanstalt einzuweisen. Endlich ein Brief von Mama. Sie wirft mir vor, ihr die widerlichsten Abscheulichkeiten zu schreiben. Meinetwegen habe die ganze Familie leiden müssen und Papa bis ans Ende seiner Tage und ich die undankbare Tochter. Camille, wie kannst du es wagen, mich zu beschuldigen, deinen Vater vergiftet zu haben? Du weißt genauso gut wie ich, dass er beinahe 90 Jahre alt war, als er uns verließ. Dein Brief ist ein Sammelsurium von Verleumdungen. Sag's nicht, ob du den Mantel erhalten hast und die Löffelbiskuits. Ich umarme dich. Die Löffelbiskuits. Oh ja, vielen Dank für deine netten kleinen Schnürpaketchen. Sie waren sehr gut, die Löffelbiskuits. Ein bisschen trocken vielleicht, aber im Großen und Ganzen. Es schneit. Das ist sehr ungewöhnlich. In dieser Gegend so nahe am Mittelmeer schneit es fast nie. Außer in den Bergen. Es soll sehr schön sein in der Haute-Provence. Lavendelfelder. Soweit das Auge reicht. Hier gibt es keinen Frühling. Auch keinen Herbst. Nur die große Hitze im Sommer. Und die eisige Kälte im Winter. Heute Morgen waren Eisblumen auf meinem Fenster. Sie haben ganz Villeneuve evakuiert. Rhein ist mit den Kindern bei Mama. Sie erwartet ihr fünftes Kind. Paul ist alleine nach Brasilien. Unser Haus. Am Ende ist alles verloren. Und die Deutschen machen sich über Mamas Wintervorräte her. Apfelkompott. Zwetschgenmus. Ich komme kaum zum Schreiben. Meine Finger sind ganz erstarrt vor Kälte. Unten im Saal ist ein Höllenlärm. Das bisschen Feuer wärmt sowieso keinen mehr. Dann bin ich schon lieber in meinem Eispalast. Ich bin die Einzige, die ein eigenes Zimmer hat. Die anderen schlafen in den großen Schlafsälen. 60 Betten in Reih und Glied. Die ganze Nacht schreie. Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen. Die arme Lehrerin vom Lycée Fénelon haben sie gestern erfroren in ihrem Bett gefunden. Es gibt kein Holz zum Heizen, alles ist knapp. Wir leben in einer Eiszeit, volle 7 Monate lang, lauter verrückte Fossilien. Paul schreibt mir, er will mich in die erste Klasse verlegen. Mama ist nie hier gewesen, Paul nur einmal im Jahr. Aber sie wissen natürlich besser als ich, was ich hier brauche. Dabei ist es in der ersten Klasse am schlimmsten. Der ganze Speisesaal ist ein einziger Durchzug und alle drängeln sich um einen winzigen Tisch. Das ganze Jahr über haben sie Durchfall. Kein Wunder bei der Wassersuppe und was sie hier Gemüse nennen. So viel Geld auszugeben, das ist doch verrückt. Mit dem Zimmer ist es das Gleiche. Nichts drin, weder ein Plumeau noch ein Kübel, nichts. Ein alberner Nachttopf, ein kümmerliches Eisenbett, in dem man die ganze Nacht schlottert. Ich hasse Eisenbetten, in den Dingern kann man ohnehin nicht liegen. Die Kapellenglocke läutet. Da weiß man wenigstens, dass Sonntag ist. Sonntags bimmelt die Glocke anders als unter der Woche. Wo ist mein Hut? Ich nehme diesmal auch den Wollschal mit. Das ist eisig kalt in diesem Gotteshaus, besonders auf der Seite beim Muttergottesaltar. Dort ist Durchzug. Ich nehme mir auch ein Sitzkissen mit. Die harten Holzbänke sind nichts für meine ausgemergelten Knochen. Wie kommt das Foto unter meinen Hut? Ich hätte schwören können, ich habe es zwischen die Wäsche gelegt. Ich werde es in meinem nächsten Brief an Mama mitschicken und sie bitten, es aufzubewahren. Ich finde nichts mehr. Alles geht ständig verloren. Da läuft der Herr Direktor über den Hof. Feine, regelmäßige Gesichtszüge. Schlanke, weiße Hände. Porzellanfarben mit bläulich schimmernden Adern. Er betrachtet mich lange und wohlwollend. durch seine feine Goldrandbrille. Mit leiser Stimme sagt er, dass Paul ihm eine größere Summe Geld geschickt habe, mit der Bitte, mein trauriges Los im Rahmen der Möglichkeiten zu verbessern. Ich will nicht, habe ich dem Herrn Direktor gesagt, dass mein Bruder derart große Opfer für mich bringt. Er hat selber außergewöhnliche Kosten zu tragen. 5 Kinder, all die Reise- und Hotelkosten. Ich frage mich ohnehin, wie er das schafft. Ich habe ihnen Ton und Gips besorgen lassen, sagt der Herr Direktor. Es wäre gut für sie zu arbeiten. Ich rühre nichts an. Gestern Nacht oder wann das war, habe ich von meinem Perseus geträumt. Ich stand in meinem Atelier, es war mitten in der Nacht. Überall brannten Kerzen. Ich hämmerte, aber es war kein einziger Ton zu hören, nichts. Der halbfertige Perseus war ganz aus Eis. Ein blaugrüner, vollkommen durchsichtiger Eisblock. Und als ich ihn berührte, blieben meine Finger daran kleben. Es war unmöglich, sie von dem Eis zu lösen. Ich sah, wie meine Hand genauso blaugrün und durchsichtig wurde wie der Eisblock, an dem sie klebte. Mit einem Mal wimmelte es in meinem Atelier von Schlangen. Aus allen Ecken und Nischen kamen sie hervorgekrochen, grüne, braune, dicke, dünne Schlangen. Sie krochen und wanden sich, die knollten sich ineinander. Ganz dicht waren sie schon an meinen Füßen. Ich wollte schreien, aber der Mund blieb stumm. Ich klebte weiterhin fest am Eis. Dann bin ich aufgewacht. Es liegt am frostigen Atlas, sagt er. Ein Ort durch Mauern umschanzender Blöcke gesichert, wo in des Tals Eingang 2 Schwestern gewohnt, beide in den Gebrauch eines einzigen Auges geteilt. Dieses hab er geheim, durch täuschenden Trug sie belistend, mit vorgreifender Hand sich geraubt, dann fern durch entlegenes, unwegsames Geklüft und von Waldungen starrende Felsen, hab er den Sitz der Gorgonen erreicht. Und umher in den Feldern und an den Wegen geschaut, der Menschen Gebild und der Tiere, welche zu Stein geworden beim Anblick der schrecklichen Medusa. Auch er selbst, an der Linken mit schrecklichem Schilde gewappnet, hab in dem spiegelnden Erz die Gestalt der Medusa geschaut. Und weil schwer der Schlummer sie selbst und die Schlangen betäubte, hab er dem Hals entrissen das Haupt. Sie besitze keine Schuhe. Sie benötige auch einen Wollschal. Das erforderliche Geld könne an den Herrn Kassenverwalter geschickt werden. Eingetretene Veränderungen im mentalen Status, Artikel 12 und 23 des Gesetzes. Systematischer Verfolgungswahn. Fabuliertätigkeit. Mai, idem. Juni, Zustand gleichbleibend. August, idem. September, idem. Oktober, keine Änderung. Ruhig. Sie leide an einem Verfolgungswahn, Dezember, der in idem. Erster Linie auf Interpretationen und Fabuliertätigkeit basiere. Eitle, selbstgefällige Ideen. Sie sehe sich als Opfer der kriminellen Attacken eines berühmten Bildhauers. Sie habe ihn auch namentlich genannt. Man versuche, Ernährung sie zu vergiften. Gut. Körperliches Befinden, idem. Sie sei matt gewesen von Leibschmerzen. Sie habe eine Szene gemacht wegen eines Säuberungsbades. Sie glaube, man gäbe ihr Pulver ins Essen, damit sie Durchfall bekomme. sie treffe minutiöse Vorkehrungen. Sie akzeptiere nur rohe Eier und ungeschälte Kartoffeln. Ich will nach Villeneuve zurück und will immer dort bleiben. Jeder Platz in der Scheune ist mir lieber als Patientin erster Klasse hier. Warum verschwenden Sie Ihr Geld? Ich konnte wunderbare Werke schaffen und auch noch angenehm dabei leben. Sie kann in mein Atelier bis an die Zähne bewaffnet. In Helmen und Stiefeln. Eine traurige Überraschung für eine Künstlerin. Natürlich passieren solche Sachen immer nur mir. Ich war immer schon die Zielscheibe ihrer Bosheit. Jedes Mal, wenn ich Mama schreibe, sie soll mich hier herausholen und wieder in Villeneuve aufnehmen, antwortet sie mir, ihr Haus sei kurz vor dem Zusammenbruch. Alles, was sie noch für ihre Tochter übrig hat, findet Platz in kleinen Paketchen. Die Fahrt nach Avignon ist ihr zu weit. Januar, Februar, März, April, gleicher mentaler Status. Schläft gut. Beschäftigt sich mit rein gar nichts. Mai, Juni, Juli, August, September, gleicher Status. Eine Umsiedlung in die Nähe von Paris ist unbedingt zu befürworten. Die Päckchen werden ihr sofort ausgehändigt, müssen aber unten bei der Anstaltsleitung geöffnet werden, damit kein Schmutz im Zimmer entsteht. Ach, der Sommer geht zu Ende. Schwester Saint-Hubert hat mir Lavendel gebracht aus ihrem Garten. Ich soll ihn zwischen die Wäsche legen. Die Eiszeit bricht bald an. Er kam eines Morgens in den schattigen Hof. Es war ein kühler, klarer Septembermorgen. Jessie bemerkte ihn als erstes. Das muss er sein, sagte sie. Ich ging in den Hof und fragte, ob er Monsieur Rodin sei. Er bejahte. Dann trat er vorsichtig näher. Ein alter, zerbeulter Hut drückte das rote, borstige Haar zusammen. Eine kolossale Nase sprang aus dem rauschenden Bart hervor. Da stand er mit seinen 40 Jahren. Die nützten ihm nicht viel. Er wurde rot im Gesicht und stotterte etwas wie: Ich bin eigentlich gar kein Lehrer. Woraufhin vier junge Mädchen heftig kicherten. Jessie sagt, er habe mich immer bevorzugt behandelt, meine Arbeit besonders aufmerksam und ausführlich behandelt. Nicht das geringste Detail entging seinem stechenden Blick. Paul hat sich darüber lustig gemacht. Er sagte, Rodin sehe nur den Ausschnitt und klebte mit der Nase am Modell. Nein, Nase sagte er auch nicht. Er sagte, Wildschweinrüssel. Und dass alle Kunst Rodins das Ergebnis der Zusammenarbeit von Hand und Nase, nein, Wildschweinrüssel sei. Er hasste Rodin. Ich glaube, er war eifersüchtig. Diese ganze vermaledeite Kunst. Alles für alte Rauschebärte und hässliche Glatzschädel. Aber nicht für von der Natur gut ausgestattete Frauen. Jessie behauptet, ich sei immer der Kopf der Truppe gewesen. Ganz schöner Tyrann. Jessie sagt, Rodin habe ihr gegenüber immer nur von unserem kleinen Dickkopf geredet. Oh, die Arme. War ganz schön eingespannt. Jeden Tag hat er uns nach England geschrieben, immer schön an Jessie adressiert, damit ich ihm die Briefe ja nicht ungeöffnet zurücksende. Und sie bekniet, sie möge mich doch bearbeiten, dass ich ihn endlich... Der alte Faun. Wahrscheinlich saß ihm eine seiner Modelle auf dem Schoß, Adele vielleicht, während er die Seiten an Jessie vollkritzelte. Und ich habe ihn auf all seine Scheißdinés begleitet, in dieser Scheißgesellschaft. Ich war stolz, für ihn zu arbeiten, in dieser Marmormanufaktur, eine riesige Fabrikhalle. Ich habe Hände und Füße gemeißelt, Tag aus, Tag ein, Hände und Füße. Der ganze Staub und Gips auf meiner Haut ließ ich gar nicht mehr abwaschen. Meine Haare waren ohnehin immer grau. Viel zu viele Aufträge. Ja, hat sowieso nie selber gemeißelt. Ein paar Striche, ein paar Anweisungen. Den Rest haben wir für ihn erledigt. Und dann? Und dann hat er mich geküsst. Mitten in meinem. Es war, als ginge alles unter um mich herum. Tränen liefen mir übers Gesicht. Es war nie mehr so schön wie in diesem Moment. Ich war starr vor Angst. Paul muss uns gesehen haben. Er sprach kein Wort mehr. Während der ganzen Zeit. Weder mit ihm noch mit mir. Talwärts gehen sie. Verhüllen das Haupt und entgürten die Kleider. Heben gebotene Stein und werfen sie hinter den Rücken. Alles Gestein, wer glaubt es, wofern nicht zeugte die Vorwelt, legt die Härte allmählich nun ab und die trotzende Starrheit schmeidigte sich mehr und mehr. Und geschmeidiget nahm es Gestalt an. Bald, als wachsend es schwoll und mild schon seine Natur sich äußerte, schien es beinahe wie einige noch unverhüllte Menschengestalt, doch so wie von angehauenem Marmor, nicht vollendet genug und roheren Bildnissen ähnlich. Und nur wenige Frist, so gewann durch Gnade der Götter alles Gestein, das der Mann aussendete, männliche Bildung. Und aus dem Wurfe des Weibes entblühte weibliche Schönheit. Papa war 38 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Er hatte das Urwüchsige der Landbewohner und war sehr launenhaft, oft bis zum Jähzorn gereizt, ironisch, bitter. War als ehrlich und verständnisvoll. Er war ebenso sparsam wie Mama. Das war der einzige Punkt, der die beiden verband. Aber im Gegensatz zu Mama hat er uns immer wieder Geld zugesteckt. Hat unseretwegen alle denkbaren Entbehrungen hingenommen. Mama war 15 Jahre jünger als er. Wünschte sich einen Jungen, als sie mit mir schwanger ging. Einen Jungen, der ihren ersten Jungen, der kaum auf der Welt schon wieder gestorben ist, ersetzen würde. Einen Erstgeborenen. Das erste Gefühl bei meiner Ankunft also? Enttäuschung. Ich sehe Mama, wie sie im Schatten des großen Gartens steht, im Hintergrund die efeu bewachsene Wand des großen Pfarrhauses, das streng gescheitelte und in einem Knoten gebändigte dunkle Haar von wild wuchernden Trieben umrahmt, die großen Augen, in denen sich ein geheimer Schmerz ausdrückt, das von Entsagung geprägte Gesicht, die in völligem Verzicht auf dem Schoß gefalteten Hände, ein bis zum Äußersten getriebenes Pflichtgefühl. Immerzu war sie im Haus mit Kochen, Nähen, Sticken beschäftigt, mit Hühnern und Karnickeln, Louise ebenso. Immer Lieblingstochter, immer Nesthäkchen. Mama hasste alle Verschwendungssucht, alle Maßlosigkeit, Unordnung. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, auch nur einen Gedanken an Eleganz und Schönheit zu verschwenden. Nie trug sie Schmuck. Das Haar war immer gleich streng um den Kopf herum frisiert, als ob sie es dadurch zum Verschwinden bringen wollte. Dass sie Klavier spielte, war erstaunlich genug. Sie, die sich nicht im geringsten für Kunst, Literatur und Musik interessierte. Aber auch das wöchentliche Klavierspiel schien bei ihr mehr Pflichtübung zu sein, damit das väterliche Erbstück nicht nutzlos herumstünde. Ich werde mit diesem Kind nicht mehr fertig. Dieses Kind tyrannisiert uns von morgens bis abends. Dieses Kind bringt mich ins Grab. Das körperliche Befinden der Patientin ist stationär. Da sie wohl kaum mehr zu heftigen, gefährlichen Reaktionen neigen dürfte, wäre es vielleicht möglich, ihrem Wunsch nach Entlassung in gewisser Weise zu entsprechen. Die Familie wünsche die Patientin 40 Francs für zahnärztliche Behandlung sind an den Herrn Kassenverwalter zu zahlen. Sei ihre Gesundheit gewiss zuträglich. Die Mutter beurteile die Wahnvorstellungen als unvermindert. Sie bezeichne die Familie weiterhin als Diebe. Dabei habe man nicht ihre Kunstwerke zerstört, sondern lediglich Kisten mit unförmigen Tonklumpen auf den Schutt gebracht. Mein ganzes Lebenswerk habt ihr an euch gerissen und du hast alles angezettelt, den ganzen teuflischen Plan. Und ich darf die Jahre im Gefängnis absitzen, die ihr selber verdient hättet. Du warst der Verbindungsmann, der meinen Bruder in Schach halten sollte, um ihn zur Ausführung dieser Kühnheit zu bringen. Und dank Mamas und Louises Gutgläubigkeit hat ja auch alles wunschgemäß funktioniert. Aha! Ich musste irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Meine Ideen, mein Genie! Das war es, was euch versagt geblieben ist, was ihr mir entreißen wolltet, um es in eure bornierten Köpfe zu stopfen, in eure stumpfsinnigen Gehirne, in die niemals Licht dringt. Ich sollte es euch zuliefern, aber dankbar, ha, dankbar seid ihr weiß Gott nicht gewesen. Oh nein, stattdessen habt ihr mich ins Irrenhaus, wie man die Künstlerin, das ist die Vernichtung der Künstlerin, die man in den Schwitzkasten nimmt, bis aufs Blut auspresst. Und damit ich nichts mehr zurückfordern kann, haben sie mich schön eingelocht. Bravo! Und alles hat dieser Giftzwerg angezettelt aus Angst. Ich könnte nach seinem Tod berühmter werden als er. Ich musste gefälligst unglücklich werden. Nach seinem Tod, genau wie zu seinen Lebzeiten. Und er hat es, weiß Gott, geschafft. Ach, eine Journalistin wollte ein Artikel über mich schreiben. Ich sollte ihr eine Fotografie schicken. Ich habe keine. Nur eine alte. Ich fühle mich nicht in der Lage, mich abfotografieren zu lassen, so krank und bleichgesichtig aufgedunsen ist das der Wein. Ich schlafe auch nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr dazu. Ich muss alles fertig bekommen, bevor sie es sich unter die Nägel reißen. Wo ist dieses Foto? Ich habe es unter die Wäsche gelegt zu den anderen, dass sie mir immer alles verlegen müssen. Da ist es. Ganz vergilbt. Sakuntala, Sakuntala. Wie viele Nächte habe ich den Liebenden geopfert. Und der Prinz beobachtete sie durch die Zweige eines Mangobaums. Dann trat er zu ihr hin und schenkte ihr einen Ring als Hochzeitspfand. Und sie gab sich ihm hin. Auf dem Rückweg begegnete ihr ein Bettelmönch, den sie abwies. So sehr war sie in Gedanken mit dem Prinzen beschäftigt. Da verfluchte der Mönch den Prinzen, der daraufhin die Erinnerung an seine Liebe verlor. Als die schwangere Sakuntala an den Hof des Prinzen kam, erkannte dieser sie nicht. Und sie ging weit fort in einsame Einöde. Den Ring warf sie in einen Fluss. Dort wurde er von einem Fischer gefunden, der ihn zum Prinzen brachte. Da erkannte der Prinz seine Braut. Wenn wir die Gabe hätten, in dem Augenblick, in dem wir am glücklichsten sind, zu versteinern. Jetzt mit bewunderter Kunst, vor Leichtigkeit, schnitzet er helles Elfenbein und gibt ihm Gestalt, wie nimmer noch aufwuchs irgendein Weib, und betrachtet sein Werk mit inniger Liebe. Oftmals fasst er das Werk mit prüfender Hand, ob es Leib sei, ob, was er nimmer bekennt, aus Elfenbeine gebildet. Küsse reicht er und wähnt sich geküsst, liebkost und umarmet, glaubt, dass schwellender Wuchs nachgeb an rührenden Fingern und ist besorgt, es entstelle der Druck durch Bläue die Glieder. Bald mit schmeichelnder Rät und bald mit Mädchengeschenken wirbt er und trägt ihr Muscheln heran und gerundete Kiesel. Manches Vögelein auch und tausendfarbige Blumen, Lilien auch, und gezeichnete Bell und Tränen vom Baume. Mit Gewand auch schmückt er die Glieder, gibt an die Finger Gestein, gibt hangende Schnüre dem Halse und lässt Perlen am Ohr, um die Brust ihr schweben, die Kettlein. Alles geziemt, doch scheint sie auch nackt, nicht weniger lieblich, neigt sich über das Lager und küsst. Und sie scheint zu erwarmen. Wieder naht er dem Mund und wagt auch die Brust zu versuchen. Weich wird's unter der Hand. Des Elfenbeines Erstarrung senkt sich dem Druck der Finger und weicht. Louise ist viel zu früh gestorben. Sie hatte immer eine schwache Gesundheit. Ich sehe sie, wie sie auf dem Klavier spielt. Sie sollte Pianistin werden, oder besser, Papa wollte es. Sie klimperte zu Hause und bei den Schulfeierlichkeiten. Adrett in ihrem marineblauen Kleidchen mit der weißen Schleife. Ich durfte keinen Finger auf die blank polierten Elfenbeintasten setzen. Zu dreckig. sagte Mama. Paul holte mich fast jeden Tag vom Atelier ab. Er wartete brav, bis ich alles mit feuchten Leintüchern abgedeckt hatte. Wir liefen zu Fuß nach Hause durch den Jardin du Luxembourg. Auf unserer Bank las Paul mir zum ersten Mal seine Gedichte vor. Der Herbst fiel aus den Bäumen und Paul erzählte von Faunen und Nymphen und dunklen Grotten. Die Kastanien rauschten über uns und der Himmel verdunkelte sich. Jeden Moment würden sie um die Ecke spazieren. Faune, Nymphen, Satyre. Paul litt unsäglich. Er fand sich nicht zurecht. Die Stadt schien ihn zu zerfleischen. Er hasste das Gymnasium, machte mich für seine ganze Misere verantwortlich, weil ich ja unbedingt nach Paris musste. Die ganze Familie habe ich damit tyrannisiert, bis Papa endlich nachgegeben habe und Mama. Es sei die Hölle, seitdem wir nach Paris gegangen seien. Was willst du, schrie ich ihn an, in deinem schönen, weichen Nest in Villeneuve versauern? Dich unter die Kellertreppe kauern und ungestört lesen? Wie willst du ein Dichter werden, wenn du das Leben scheust? Da saß. Paul lief zähneknirschend nach Hause. Zwei Tage später, oder wann war das, fand Louise sein Heft mit den Gedichten. Sie lief in die Küche und brüllte Pauls Geheimnisse Mama und mir entgegen. Mama hatte nasse, schmutzige Hände vom Kartoffelschälen. Sie wühlte in Pauls Heft herum. Louise wälzte sich am Boden vor Lachen. Paul ballte die Fäuste, riss das Heft. Er rannte hinaus in die Kälte, warf sich in die Arme seiner verhassten Stadt. Der erste Schnee fiel. Die steinernen Damen im Jardin trugen alle weiße Häubchen. Stolz lief ich jeden Tag an ihnen vorbei zum Atelier. Ich sah eine leuchtende Zukunft vor mir liegen. Ihr Geisteszustand habe sich leicht verschlechtert. Ihr körperliches Wohlbefinden sei stark beeinträchtigt. Alle Psychopathen seien von den Lebensmitteleinschränkungen hart getroffen. Seit Juli sei sie bettlägerig wegen eines Knöchelödems. Sie habe Kleidungsstücke erhalten, die ihr Bruder gesandt habe. Sie sei zum Schreiben angeregt worden, mache aber einen sehr teilnahmslosen Eindruck. Ich habe geträumt. Wann war das? Ich saß in meinem Gruselkabinett und habe nur noch Hände und Füße gemeißelt. Weiße, schimmernde Marmorhände, grün geäderte Onyxhände. Der ganze Boden war bedeckt mit Gips, Jade, Marmorhänden und Füßen. Als ich an mir heruntersah, schimmerten meine Füße weiß. Vom Knie abwärts grau geäderter Marmor. Man muss die Vision befreien. Aus dem Stein wegarbeiten, die Figur herausholen aus der Materie. Oh, was für ein Kampf. Das schimmernde Weiß des Steins. Ich sehe die Sirene. Ich sehe sie, wie sie auf ihrer kleinen Flöte spielt. Mitten im Ozean. Schneller, schneller. Ich muss mich beeilen. Ich nur keine Zeit verlieren. Sie spannt die Muskeln an. Ich... Oh, was ist das für ein... Die schimmernde Weiße des Steins verfärbt sich. Bläulich, grün. Oh, der Eisblock. Oh. Ich kann die Finger kaum noch bewegen. Die sind starr vor Kälte. Nur keine Zeit verlieren. Ich höre die Flöte. Oder habe ich mich... Nein. Es ist keine Täuschung. Sie spielt. Meine kleine Sirene spielt. Ich muss sie befreien. Ich bin müde. Unendlich müde. Nein, nur nicht aufgeben. Und wenn ich die ganze Nacht hämmern muss. Meine Hände brennen. Ich spüre gar nicht mehr den Meißel in meiner linken Hand. Blutig. Alles blutig. Ich habe meine Hände auf das Eis geschlagen. Ich bin müde. Nur eine kleine Pause. Nur nicht bewegen, damit sie nicht verschwindet. Schwester Saint-Hubert hat mir Rosen gebracht. Die letzten. In diesem Jahr. Wenn die Rosen verblüht sind, dann lebe ich auch nicht mehr. Ach, was. Sie hat abgewinkt. Und gelacht. Ich habe keine Freude mehr an diesem. Ich kann nicht einmal mehr den Fuß vor die Tür setzen. Der Doktor sagt, mein Herz sei gesund wie bei einem jungen Mädchen. Aber ich spüre den Tod in mir. Ich werde Paul wiedersehen. Er will im September. Die Ärztin ist so gut zu mir. Sie haben eine Grube ausgehoben. Wann war das? Ich sah die rote, feuchte Erde. Versuchte sie zu kneten. Es war Ton. In Großvaters Garten gab es Ton. Ich habe eine Katze gemacht. Eine Vikra Pitosch, der verschwunden war. Paul, sieh nur, ich kann zaubern. Um Gottes Willen, wie siehst du aus? Ich kann zaubern. Völlig verdreckt. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt nicht an die Grube, schafft sofort den Dreck hier raus. Bruders Gemach? Fragt Papa. Ja, das ist Krapitosch. Er liegt ausgestreckt in der Sonne. Das sehe ich, sagt Papa. Bring ihn in den Schuppen. Dort kannst du in Ruhe deine Tonklumpen kneten. Der Pavillon, schreit Mama, die ist ganz außer sich. Und wo sollen die Geräte hin? Wo die Sommerpflanzen? Wo die Einmachgläser? Weg. Nur weg hier. Ich renne über das warme Heidekraut. Barfuß. Ich weiß, wo ich Krapitosch verstecke. Paul hinter mir her, der kann gar nicht so schnell. Camille, Camille, er schreit. Schnell in die Grotte. Die Grotte. Der Eingang. Zum Hades. Die Säulen. Versteinerte Seelen. Ich stehe unbewegt. Krapitosch in meinen Kittel gewickelt. Paul ruft. Ich sehe seinen Schatten im Eingang der Grotte. Du musst mich erlösen. Das Zauberwort. Schnell, das Zauberwort. Rings schaut er die vielgestaltigen Bilder. Und er erkennt die Seinen und jeglichen rufend mit Namen, fordert er Schutz. Noch glaubet er nicht. Und die nächsten Gestalten rühret er. Marmor war's. Sie sei körperlich sehr geschwächt. Sie habe ein Ödem an den Gliedmaßen und esse sehr schlecht. Auch ließen ihre Geisteskräfte stark nach. Sie leide unter Gedächtnisschwund. Ihr Zustand sei sehr ernst. Eine Herzkomplikation sei zu befürchten. Man habe den Bruder verständigt. Er wolle sie in den nächsten Tagen besuchen. Mademoiselle Claudel, sie sehe diesen Besuch mit großer Freude entgegen. Oktober verstorben. Todesursache: Ictus apoplecticus. Die Beisetzung findet am Donnerstag, dem 21. Oktober um 9.15 Uhr auf dem Anstaltsfriedhof statt. Der in ihrem Schrankkoffer gefundene Umschlag mit Fotografien, zwei Großformat, ein Kleinformat, wird Ihnen zugesandt. Ich nehme den Zug! Ich muss Paul Bescheid sagen. Er soll zum Bahnhof kommen. Mama und Louise, alle sollen sie im Garten sein. Ich will sie überraschen. Wir werden uns unter die Akazien setzen. Der Pflaumen duft. Helene hat die Äpfel eingesammelt. Es duftet nach warmen Zimtäpfeln. Die Tongrube. Oh, ich muss meinen Kittel anziehen, sonst wird das gelbe Kleid schmutzig. Mama wird böse sein, wenn sie mich so sieht. Helene hat meinen Pavillon hergerichtet, alle meine Figuren aufgestellt. Oh, sie sehen so festlich aus. Paul, mein kleiner Paul, komm, wir gehen. Du weißt schon, barfuß, los, die Schuhe aus, über das warme Heidekraut. Die Birken sind gelb vom Herbst, der Sand warm. Paul, beeile dich. Paul, mein kleiner Paul, wo ist unsere Grotte? Wir gehen in den Hades. Keine Angst, ich kenne das Zauberwort. Paul, ich beschütze dich, mein kleiner Paul. Wir brachten das Hörspiel »Kein Frühling, kein Herbst« von Conny Früh auf. Die Mitwirkenden waren Hille Darjes, Dieter Hufschmidt, Siegfried Kernen und Friedhelm Tock. Musik Serge Weber. Ton Peter Nielsen und Dietram Köster. Schnitt Christoph Gieselmann und Bärbel Seidler. Regieassistenz Daniela Staats. Regie Hans-Helge Ott. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1995. Dramaturgie Rüdiger Krämer.